Hekabe, Teil 2. Eine Sklavin tritt auf. Jungfrauen, wo ist Hekabe, die Unseligste, die alle Männer und der Frauengeschlecht besiegt an Elend? Keiner sicherlich raubt ihr den Kranz. Der Chor. Was soll dein Unglück deutendes Geschrei, o Weib? Die traurigen Botschaften ruhen ja nimmer dir. Die Sklavin. Hekaben bring ich Leiden, und im Ungemach ertönet nicht von froher Rede Menschenmund. Der Chor. Entgegen deiner Botschaft geht sie aus dem Zelt bereits hervor, so rede, wenn du reden musst. Die Sklavin. O Jammernswerte, mehr als ich es sagen mag, Verlorne, nicht mehr Königin, schaust du das Licht, beraubt der Kinder des Gemahls, der Vaterstaat. Hekabe. Nichts Neues sagt dein Schreckenswort, längst weiß ich das, doch ist der Leichnam, den du trägst, Polyxenas, welche zu bestatten ich vernahm, daß jede Hand im ganzen Danaidenheer wetteifere. Die Sklavin beiseite. Sie weiß es nicht, sie jammert um Polyxena, ein neues Unheil ahndet ihre Seele nicht. Hekabe, ich Unglückselige, der Orakelsängerin Haupt birgst du wohl, der bakschischen Kassandra mir? Die Sklavin, die du nanntest, lebt, den Toten aber klagst du nicht, tritt her denn und betrachte den entblößten Leib, ob es dich unerwartet dünk und wunderbar. Hekabe, weh mir, ja, ja, ich sehe den erblaßten Sohn Polydoros, den der Thraker mir errettete. Verloren bin ich, Unglückselige, bin nicht mehr. O mein Kind, weh! Ich beginn ein Bakschischlied um das Unheil, das ein böser Geist wieder gebracht auf mich. Die Sklavin. Du hast erkannt, Unselge, deines Sohns Geschick. Hekabe, o neue, neue, unerhörte Gräueltat, doch es entspringt ja mir Leiden aus Leiden stets. Nimmer wird von Tränen leer, von Seufzern mir ein Tag noch aufleuchten. Der Chor, ein grauses, grauses Schicksal, arm, ergreifet uns. Hekabe, o Kind, Kind der unseligsten Mutter, du, welches Geschick traf dich, welcher der Tode streckt dich hin, welche Hand? Die Sklavin, ich weiß es nicht, am Meeresufer fand ich ihn. Hekabe, ans Land geworfen, hingestreckt von blutgem Speer? Die Sklavin, hin auf den weißen Sand hat ihn des Meeres hohe Well herausgewogt. Hekabe, wehe mir, weh, weh, das ist das Traumgesicht, welches sah mein Auge. Vorbei nicht flog das Bild mich, das schwarzgeflügelte, das mir dich bedeutete, Kind, getrennt von Zeus Himmelslicht. Der Chor, doch wer erwürgt ihn, sagst du das, Traumdeuterin? Hekabe, mein Gastfreund tat's, thrakischer Reiter du, zu dem hin der Greis ihn sein Vater barg. Der Chor, weh mir, was sagst du, trachtend nach des toten Gold? Hekabe, unausgesprochene, namenlose Gräueltat, gottlos, unduldbar, ist kein Recht der Fremden mehr, o du verfluchter Mann, der du zerfleischetest mir mit dem scharfen Stahle des Knabenleib und ihn erwürget hast und sein nicht geschont. Der Chor, o Arme, die unseligste der Sterblichen, warst du durch eines Gottes Zorn, der dich verfolgt, Jedoch ich seh herannahen den Gebieter dort, Agamemnon, ihr Freundinnen, itzo schweigen wir. Agamemnon tritt auf. Hekabe, was verzeuchst du, in das Grab dein Kind zu bergen? Uns verkündigt hat Talthybios, kein Grieche soll anrühren deiner Tochter Leib. Drum ist von unserm Heere niemand ihr genaht. Du aber zauderst, dass ich drob erstaunen muß. Nun komm ich, dich zu rufen, denn des Heers Geschäft ist wohl beendet, endet wohl ein solches Werk. Doch wer ist jener, welcher dort am Zelte liegt? Ein Troerleichnam, denn das hüllende Gewand um seinen Leib verkündigt keinen Danaer. Hekabe, beiseite, Elender, zu der Leiche. Doch ich selber bin's, du bist es nicht, Hekabe, was beginnst du? Fällst du in den Staub vor Agamemnon, oder trägst du still dein Leid? Agamemnon, was kehrst du meinem Angesicht den Rücken zu und weinst und schweigest? Was geschah? Wer ist er? Sprich! Hekabe, beiseite. Doch, wenn er mich, die Sklavin, seines Feindes Weib, schmachvoll verstieße, neue Kränkung wäre das. Agamemnon, kein Seher bin ich, zu erraten, was du denkst in deiner Seele, wenn ich nichts vernehmen soll. Hekabe, beiseite, wie Furcht mich ängstet, wenn ich auch feindseliger des Manns Gesinnung, als vielleicht sie wirklich ist. Agamemnon, wenn du mir nicht entdecken willst, was hier geschah, so sind wir eins. Nichts hören will auch ich davon. Hekabe, beiseite. Jedoch zu rächen meines Kindes Tod vermag ich sonder ihn nicht. Was bedenk ich also noch? Ich muss es wagen. Glück es oder glück es nicht. Laut. Agamemnon, deine Knien rühr ich flehend an und deinen Bart und diese hochbeglückte Hand. Agamemnon, was bittest du, frei deines Lebens übrige Tag hinzuleben? Leichtlich wird dir das gewährt. Hekabe, mitnichten sind Boshafte mir gezüchtiget, will ich mit Freuden Sklavin sein mein Leben lang. Agamemnon, wer ist es aber, wider den du Hülfe suchst? Hekabe, du ahnest nicht, o König, was du hören wirst. Siehst du den Toten hier, dem meine Träne fleust? Agamemnon, ich seh ihn doch, was kommen soll, errat ich nicht. Hekabe, den trug ich unterm Herzen, den gebar ich einst. Agamemnon, von deinen Kindern einer ist er, armes Weib? Hekabe, kein Priamide, welcher jüngst in Troja fiel. Agamemnon, gebarst du außer jenen auch noch andere? Hekabe, umsonst, wie ich's verdiente, diesen, den du siehst. Agamemnon, wo aber war er, als der Stadt Verderben kam? Hekabe, ihn zu erretten, sendet ihn sein Vater fort. Agamemnon, wohin den einen aus der Söhne ganzer Zahl? Hekabe, an dieses Landes Küste, wo man tot ihn fand. Agamemnon, zu Polymestor, welcher dieses Land beherrscht? Hekabe, zu ihm, der Wächter schnöden Goldes, mußt er sein. Agamemnon, doch wer erschlug ihn, welches Unglück traf ihn hier? Hekabe, er selbst, der Gastfreund, mordet ihn, der Thrakier. Agamemnon, du arme, Goldgier reizte wohl zu solcher Tat? Hekabe, gewiß, nun er der früger Stadt Unfall vernahm. Agamemnon, wo fandest du den Jüngling, oder bracht ihn wer? Hekabe, die dort, sie fand am Ufer den Erschlagenen. Agamemnon, ihn suchend oder anderes zu tun bemüht. Hekabe, Polyxena zu baden schöpfte sie der Flut. Agamemnon, den Toten scheint es, stürzte sein Gastfreund ins Meer. Hekabe, daß die Wog ihn forttrieb, aber so zerfleischt er ihn. Agamemnon, o du, die namenloses Ungemach ergriff. Hekabe, kein Leid ist, Agamemnon, das ich nicht erfuhr. Agamemnon, wohl war so elend nimmermehr ein sterblich Weib. Hekabe, das Unglück selber ist nicht unglückseliger, jedoch, warum zu deinen Füßen du mich siehst, vernimm und deuch dir billig, was ich leiden soll, so schweig ich, doch, wenn anders, o so werde du mir dieses Gastfreunds züchtiger des Bösewichts, der nicht die in der Erde, noch die über uns gescheuet, nein, die grauenvollste Tat verübt, er, welcher mir in anderer Zeit an gastlichem Tisch oft gesessen, wie der erste Freund geliebt, und der, belohnt, wie's ziemet, so durch Hinterlist ihn tötet und des Grabes den Getöteten nicht würdigend ihn schleudert in des Meeres Flut. Ich nun bin eine Sklavin und ohnmächtig zwar, doch mächtig sind die Götter und noch mächtiger ist das Gesetz. Gesetz gebeut auch Götterdienst und durch Gesetz wird Recht und Unrecht uns bestimmt. In deine Hände kam es, doch zerstörst du es und soll nicht Strafe leiden, wer den Gast erschlägt und niedertritt, der Götter heiliges Gebot. Bleibt nichts unangetastet mehr den Sterblichen. Drum, diesem Schimpf ausweichend, habe Scheu vor mir, erbarme dich, wie Künstler ein gemaltes Bild, betrachte scharfes Blickes, welch Elend mich drückt. Einst eines Königs Gattin bin ich eine Magd, an Kindern reich einst, itzo alt und kinderlos, ohn Obdach, hilflos, aller Frauen verlassenste, weh mir Unseligen, warum wendest du den Fuß? Nichts werd ich wohl gewinnen, ich Unglückliche. Was mühen wir uns um alle andere Künste viel, wir Menschen, und erforschen sie, wie sich's gebührt, indes wir aller sterblichen Beherrscherin die Kunst der Überredung nicht vollkommener um Lohn zu lernen eifern, einst dann jegliches zu überreden, zu erlangen jegliches, denn worauf soll man schöne Hoffnung förder bauen? So viele Kinder, die ich aufzog, sind dahin, ich selbst, die Fürstin, sink in schnöde Dienstbarkeit, und jener Rauch entsteiget meiner Vaterstadt. Es mag dir töricht scheinen, daß ich Kypris auch zu Hilfe rufe, dennoch werd auch dies gesagt. An deiner Seite ruhet jene Seherin, die ich gebar, Kassandra nennt der Phryger sie. Was wird für holde Nächte, wonnereichen Kuss, von dir mein Kind empfangen, und was ich von ihr, hält auch für Liebe, Liebe einen Lohn zu groß, was ich von dir, o König, dafür flehen will, vernimm denn, ehrst du diesen Toten, blick ihn an, so ehrest du den Bruder des Gemahls in ihm. Er hört mich nicht, eins mangelt meinen Worten auch, o hätten Stimme diese Arme, diese Hand, das graue Haar des Hauptes und der Füße Tritt, durch Götterschickung oder Dädals Zauberei, das tausend Stimmen, wenn ich dir das Knie umfing, aufjammerten und anfleheten in endlosem Schmerz. O Herrscher, der vorstrahlet dem Hellenenvolk, erbarme dich und reiche deine rechte Hand der Greisin, ist sie nichtig auch, doch höre sie, der Wackre soll ja dienen der Gerechtigkeit und überall und immer Bösen Böses tun. Der Chor, wie wunderbar der sterblichen Schicksale sind und wie die Sitte Pflichten auflegt oder löst, zum Freunde bald umschaffend den ergrimmten Feind, bald den zum Feinde, welcher einst uns wohl gewollt. Agamemnon, du rührest mich, Hekabe und der Sohn und dein Verhängnis und die flehend ausgestreckte Hand, scheu vor den Göttern mahnet und Gerechtigkeit, den frevelhaften Gastfreund dir zu züchtigen. Kann ich zugleich nur rächen, was er dir getan, und doch dem Ruf entgehen, um Kassandra sei von mir, dem Fürsten Thrakias, der Tod verhängt. Denn, wann ich dies bedenke, so ergreift mich Furcht. Ein Freund bedünkt der Thraker das Achaierheer, ein Feind der Tote. Teuer mag dir dieser sein, das fühlst allein du, aber nicht das Heer zugleich. Bedenke das, denn willig zwar dir beizustehen bin ich, Hekabe, und die Schmach zu ahnden rasch, doch träge, wenn der Danaidenspott mir droht. Hekabe, ach, nicht Sterblichen verliehen ward es, frei zu sein, der Übermacht dient jeder oder dem Geschick, der Pöbel auch und öfters der Gesetze Schrift verwehrt ihm so zu handeln, wie sein Herz gebeut. Doch weil du fürchtest und die Menge hochhalten musst, so will ich auch von dieser Sorge dich befreien. Verschwiegener Mitwisser sei mir, wenn die Rach ihn trifft, der den mir tötete, selbst tue nichts. Nur tönt im Heere Notgeschrei und stehet man dem Frevler bei, der leidet, was er leiden soll, dann, meiner nicht gedenkend, halte du sie ab, sonst habe Mut, wohl enden werd ich alles dir. Agamemnon, doch wie? Was willst du? Schwingest du in greiser Hand selbst über des Barbaren Haupt den Stahl empor? Oder ist es Gifttrank? Oder wem vertrauest du? Wer leiht die Hand dir? Welche Freunde stehen bereit? Hekabe, die Zelt umher verbergen der Troaden Schar. Agamemnon, du meinest die Gefangenen der Achaier Raub. Hekabe, mit diesen werd ich meinen Mörder züchtigen. Agamemnon, wie aber wird den Weiberhänden Männerkraft? Hekabe, die Menge ist stark und Schlauheit sichert ihr den Sieg. Agamemnon, stark, aber doch vertrau ich keiner Weiberhand. Hekabe, wie? Schlug Ägypters Söhne nicht ein Weiberschwarm und trieben Lemnos Frauen nicht die Männer aus? Drum lass es so geschehen. Genug hiefern, und nur dies Weib geleite sicher durch das Griechenheer mir hin. Doch du, dem thrakischen Gastfreunde nah, und sprich, die Trojas Königin einst war, beruft dich zu sich, mehr deintwegen als, weil sie's bedarf, und mit dir deine Söhne, denn auch sie betrifft die Rede. Der geopferten Polyxena Bestattung halt indessen du, o König, auf, damit die zwei Geschwister eine Flamm ergreift und ihrer Mutter Doppelsorg ein Grab umschließt. Agamemnon, also geschehe es, wäre zwar die Fahrt dem Heer vergönnet, müsst ich weigern, was du von mir flehst. Nun aber, da uns guten Wind ein Gott versagt, muß jeder harren, bis die Heimfahrt sicher ist. Gelinge dein Vorhaben, denn es frommet ja dem Einzelnen und allem Volk, das böses Leid ein böser und das Wohlgedeih, wer wacker ist. Der Chor, Strophe. Du, o ilische Vaterstaat, wirst hinfort nicht heißen, die nimmer erstürmte. Solche Wolk, Helenen, verhüllet dich ringsher in des Speeres, des Speers Wut. Es ist deines Getürms Umgrenzung dir beschoren und dich befleckt jammervollesten Rauches Schwärze. Nicht mehr, Arme, soll ich dich durchwandeln. Gegenstrophe. Ich verdarb in der Mitternacht, wann das Nachtmahl lieblichen Schlaf auf die Augen niederstreut, ablassend von frohem Gesange und der Wonne des Mahls, lag im Gemache der Gatt entschlummert, am Nagel den blanken Speer, noch nicht schauend des Schiffervolks Schwarm heraufschreiten, die phrygische Troja. Zweite Strophe. Ich aber fasset und ordnete und wann den Bänder des Hauptes Haar in goldner Spiegel hell strahlendem Rund anschauend mich, dass ich dann aufs Lager senken schlummer, doch es durchlief ein Getös die Stadt und solcher Aufruf scholl in der Troerburg. Wann, Achaias Söhne, gelanget ihr, wann, Ilions Warte, gestürzt in eure Vaterfluren? Gegenstrophe. Das Lager rasch im Oberkleid verlassend, Dora-Mädchen gleich, hin vor die Heere Artemis kniet ich, doch umsonst, denn hinweg den Gemahl im Blute schauend, werd ans Meer gestarrt ich geführt und, blickend nach der Vaterstadt, weil das Schiff durch die Flut heimwandelte und von dem Land ab mich der Ilier schied, hinsank im Schmerz ich arme. Schlussgesang der Dioskuren-Schwester und dich zugleich, o Hirt Idas Unglückspaares, mit Fluch belastend, denn verderbt hat mich, aus der Heimat gerissen und dem Vaterhaus, Hochzeit, die nicht Hochzeit war, nein, bösen Geistes Unheil. O möge nie heimführen sie der Ozean, nie sie gelangen zum Vaterhause. Polymestor tritt auf mit seinen Söhnen. Der Menschenliebster Priamos und, o liebste du, Hekabe, weinend schau ich dich und deine Stadt und diese jüngst erblaßte, welche du gebarst. Ach, auf Erden ist nichts Sicheres, nicht hohe Macht noch, dass nicht einst unglücklich werd ein Glücklicher. Anders und anders mischen rüttelnd Wohl und Weh die Götter droben, dass wir in Unwissenheit sie ehren sollen. Aber was beklag ich dies nicht jammerfrommt und klage wieder Ungemach? Doch, wenn du zürnest, dass ich nicht zu dir geeilt, tust du mir Unrecht. Mitten in der Thraker Reich war ich, als du hierher kamst. Aber kaum zurück macht ich, Hekabe, schon mich auf, zu dir zu gehen, als auf des Hauses Schwelle deine Magd mich traf und deine Botschaft meinen Fuß beflügelte. Hekabe, ich trage scheu zu blicken in dein Angesicht. Polymestor, nun solch Elend mich ergriffen hat, denn wer mich kannte, da ich noch glückselig war, dem ihre Schmach zu zeigen, schämt Hekabe sich. Drum kann ich nicht anschauen dich mit gradem Blick, nicht, weil ich unhold dir gesinnt bin, wähn es nicht. Polymestor, auch verwehret ja die Sitte selbst dem Weibe Männern, grad ins Angesicht zu schauen. Polymestor, auch hat's mich nicht verwundert, doch was riefst du mich aus meinem Hause, was vermag ich dir zu tun? Hekabe, ich will dir etwas mir allein bewusst vertrauen und deinen Söhnen, darum heißt der Diener Schar von dieser Zeltumkreise weit entfernet stehen. Polymestor, entfernt euch, leer und sicher ist ja dieser Ort, und du bist meine Freundin, auch sind hold gesinnt die Danaiden, aber sprich nun, wie vermag den unglückseligen Freunden der beglückte Freund hülfreich zu werden, denn du siehest mich bereit. Hekabe, erst sage denn, der Sohn, den du aus Priamos und meiner Hand empfingest, lebt noch Polydor bei dir? Hernach befrag ich dich das Übrige, möcht er geliebt sein, wie ich dich nun lieben will. Polymestor, wohl lebt er, seinetwegen kannst du ruhig sein. Hekabe, o Liebster, wohl und deiner würdig redest du. Polymestor, was mehr begehrst du also zu erfahren? Sprich, Hekabe, ob dieser seiner Mutter er auch noch gedenkt. Polymestor, er wollte gar ins Lager heimlich zu dir hin. Hekabe, ist auch das Gold geborgen, das er dir gebracht? Polymestor, geborgen im Palaste liegt es wohl bewacht. Hekabe, bewahr es denn und lüste nicht nach fremdem Gut. Polymestor, mitnichten Weib, mein Eigentum ist mir genug. Hekabe, errätst du, was ich dir und diesen sagen will? Polymestor, wie sollt ich? Deine Rede wird es kund mir tun. Was sollen wir erfahren, meine Söhne und ich? Hekabe, Goldgrüfte meines Hauses seit uralter Zeit. Polymestor, das ist es, was du deinem Sohn entdecken willst? Hekabe, jawohl, durch dich, denn gottesfürchtig bist du ja. Polymestor, doch was bedarf es dazu meiner Kinder auch? Hekabe, so ist es besser, wenn du stirbst, so wissen sie's. Polymestor, du redest klug, denn freilich ist das sicherer. Hekabe, weißt du Athenes Tempel noch in Ilion? Polymestor, dort also liegt das Gold. Was zeigt den Ort mir an? Hekabe, ein schwarzer Felsstein, welcher aus der Erde ragt. Polymestor, nichts weiter muß man wissen, willst du weiter nichts? Hekabe, das Gold auch magst du nehmen, das ich rettete. Polymestor, wo ist es, hältst du es verborgen im Gewand? Hekabe, in diese Zelte barg ich's, wo die Beute liegt. Polymestor, hier Sind nicht dies Wohnungen des Achaierheers? Hekabe, nein, wir gefangene Weiber hausen hier allein. Polymestor, ist's aber drinnen sicher und kein Mann allda? Hekabe, kein Danaer ist drinnen, sondern wir allein. Doch geh hinein, der Griechenheer verlanget schon, die Schiffe heimzulenken von Dardania, das dein Geschäft vollendet mit den Söhnen, du dahin zurückkehrst, wo du meinen Sohn bewahrst. Sie gehen ab. Der Chor. Noch hast du nicht gebüßet, doch nun wirst du es, gleich wie in portlose Tiefe des Meers ein Mann schief abstürzet, so wirst du hinunter in den Tod stürzen, denn Göttern verschuldet sein und der Gerechtigkeit, wen dies trifft, entflieht seinem Verderben nicht, dich trügen wird die Hoffnung, die hineingeführt dich in des Todes Nächt, o du Unseliger, und von unkriegrischer Hand wirst du hingestreckt. Polymestor, drinnen, ich armer Weh, das Licht der Augen raubt man mir. Halbchor, vernehmt ihr, Lieben, das Geschrei des Thrakiers? Polymestor, drinnen, weh mir, o schrecklich, Kinder, euch auch würgen sie. Halbchor, Freundinnen, unerhörtes Unheil wird vollbracht. Polymestor, halt, halt, entfliehen sollt ihr nicht dem raschen Fuß, des Hauses Wend einstürzen will ich über euch. Die Trojanerinnen, hinter der Szene, schaut, wie er in der starken Hand die Lanze schwingt. Halbchor, sollen wir nicht eilen, da uns die Gefahr ermahnt, Hekaben und den Troerinnen beizustehen? Hekabe, aus dem Zelte stürzend, zerschmettre, nichts verschone, stoß die Pforten ein, doch rollt nicht am Augapfel mehr der helle Stern, doch siehst du nie die Söhne mehr, die ich erschlug. Der Chor. So hat der falsche Thraker Gastfreund dir gebüßt, o Königin, und was du rühmest, ward vollbracht? Hekabe, du wirst ihn stracks erblicken, aus des Hauses Tor blind hier und dorthin tappen mit dem irren Fuß, und der zwei Söhne Leiber, so ich ihm erschlug, mit jenen edeln Troerinnen. Mir gebüßt hat er, da tritt er, sieh doch, aus dem Zelt hervor, von dannen muß ich eilen und dem Thrakier ausweichen, denn unwiderstehlich rast sein Zorn. Polymestor, hervortretend, ach, wo geh, wo steh, wohin entstürz ich, die Hand gleich dem vierfüßigen Waldgetier auf zum Tritte gestemmt, der Spur nach, welchen der Weg ergreif ich, den oder diesen, zu erhaschen die Frauen, die von Blut triefenden Trojanerinnen, die mich verderbt, schändliche, schändliche Weiber aus Phrygia, ihr Verfluchten, wohin durch die Winkel entschlüpft ihr der rächenden Faust, dass du, mein Augenlid, mir das Verwundete heilend, o Sonnengott, zurückgäbst das Licht, ha, still, still, ich vernahm itzt heimlichen Tritt der verruchten Frauen. Wie, erspringend sie, füll ich mit Fleisch und Gebein mich des grimmigen Raubgetiers, fraß mir bereitend zu rächen die grause Schmach solcher Verstümmelung. O ich Unglücklicher, woherum wander ich und lasse die Söhne, ihr Menaden der Nacht, euch zur Zerfleischung daß Hunden ihr das blutige wilde Mahl hinwerft oder dem Berg gezücht? Wo bin ich, wohin mich wenden, nun ich Meerschiffe gleich, wann's im Sturm leinene Segel scheu einräfft, mich zurück hierher zu meiner Kinder Schutz, auf die Mordschluft gestürzt? Der Chor. Elender, schwer ertragne Schmach erlittest du, doch dem, der schmachvoll frevelte, hat grause Straf ein Gott verhängt, der dir ergrimmte. Polymestor. Auf, Thrakias lanzenbewaffnetes, rostummelndes Volk, das der Kriegsgott liebt, auf, Achaier, auf, Atriden, Geschrei, Geschrei ertönt, Notgeschrei, eilet, eilt bei den Göttern her, hört einer, oder helft ihr nicht? Was zaudert ihr? Die Weiber sind mein Unglück, die Weiber, der Achaierraub, grauses, grauses erduld ich, oh, wehe der Schmach, wohin fliehen, wohin wandern? Flieg hinauf ich zu des Himmels Raum, zu jener erhabnen Wohnung, womit Orion Sirius feurige Strahlen herabsendet aus seinen Augen, oder entraf ich armer mich zu des Hades schwarznachtendem Ufer hin? Der Chor. Verzeihlich, wenn uns unerträglich Ungemach belastet, jammervolles Sein zu endigen. Agamemnon tritt auf. Geschrei vernommen eilt ich her, nicht tönte des Bergfelsen stille Tochter Echo durch das Heer und schreckt uns also. Wüssten wir nicht Ilions Burgzinnen vom Hellenenspeer gewiß gestürzt, nicht kleine Furcht brecht allen solches Angstgeschrei. Polymestor, o teurer Agamemnon, denn ich hörte den Laut deiner Stimme, siehest du mein Missgeschick? Agamemnon, ach, Polymestor, armer, wer hat das getan? Wer blendete mit blut'ger Faust die Augen dir und schlug dir deine Söhne? Wahrlich, großen Zorn trug dir und deinen Kindern, wer es immer war. Polymestor, Hekabe und der gefangenen Troadenschar hat mich verderbet, nicht verderbt, noch mehr denn das. Agamemnon, was hör ich? Du, Hekabe, hast die Tat getan? Du hast vollbracht das schwer bestandene Wagestück? Polymestor, wie sprachst du da, o weh mir? Ist sie nahe gar? Sag, sprich, wo ist sie, dass mit diesen Händen ich sie hasche, sie zerreiße? Agamemnon, ihn abhalten. Du halt, was willst du? Polymestor, bei den Göttern fleh ich dir, vergönn, an sie zu legen die ergrimmte Hand. Agamemnon, halt ein und still im Herzen die Barbarenwut, sprich, dass ich dich vernommen und auch sie darauf urteilen mög, ob billig solch Geschick dich traf. Polymestor, so höre denn, der Priamiden jüngster war Polydor, der Sohn Hekabens, den aus Troja mir der Stadt Verderben ahnend, König Priamos sein Vater sandt und meiner Zucht ihn übergab, den nun erschlug ich, doch warum ich ihn erschlug, vernimm. Aus weiser Vorsicht hab ich es getan, ich fürchtet, eures Feindes Sohn, entrenn er so, möcht Ilion die Troer sammelnd wieder bauen und Hellas Völker möchten, ihn zu züchtigen, noch einen Heerszug rüsten in das früger Land und drauf zertreten Thrakias Gefilde, weit das Land verheerend, daß wir Nachbarn wiederum das Unglück litten, König, was uns jetzo drückt. Jedoch Hekaben wurde kund des Sohns Geschick, da log sie listig, mir entdecken wolle sie des Priamos verborgne Schätz in Ilion. Drum führt sie mich und meine Kinder in das Zelt allein, damit kein anderer dies erspähete. So sitz ich mitten auf dem Bett, das Knie gekrümmt, und viele Trauerinnen, die zur linken Hand, zur rechten andere sitzen, als um einen Freund um mich, befühlend das edonische Geweb des Mantels, es anschauend an dem Sonnenlicht, weil nach dem Thrakerspeere staunend manche greift, entreißen sie mir unvermerkt den Doppelschmuck. Die aber Mütter waren, ziehen bewundernd auch die Söhne zu sich und, sie von dem Vater zu entfernen, drehen sie von Hand zu Hand die Knaben fort. Und nun, was meinst du? Schnell aus freundlichem Gespräch springen sie empor, ziehen Dolche, die das Kleid verbarg, und morden mir die Kinder. Andere, Feinden gleich, eilen und ergreifen mich und halten Hände mir und Füße. Meinen Kindern beizustehen bemüht werd ich, so oft ich das Gesicht erheben will, am Haar gehalten und beweg ich eine Hand, nichts doch vermag ich in dem dichten Weiberschwarm. Zuletzt, o Schmach, unausgesprochne, grause Schmach, frevelten sie wild, denn ihre Spangen in der Hand durchbohren, Blut besudeln, sieh die Sterne mir der armen Augen, dann entweichend sind sie fort durch das Gemach. Doch wie ein Wild spring ich empor voll Wut den blutbefleckten Tigerinnen nach, das ganze Zelt durchtappend, einem Jäger gleich, stoß ein, zerschmettre. Solche Schmach erduldet ich für dich bemüht, und weil ich deinen Feind erschlug, Agamemnon. Doch was red ich viel und eifre, kurz, wenn vor mir jemals einer schlimm die Weiber schalt, wenn jetzt sie einer schmähet oder schmähen wird, all ihre Flüche, fass ich in dies eine Wort, nicht mehr, nicht Erdkreis, nähret ein so bös Gezücht, des überzeugt wird jeder, der mit ihnen lebt. Der Chor, sprich nicht so keck und tadle nicht, ob deinem Weh so freventlich der Weiber sämtliches Geschlecht. Zwar unser manche mehrt verruchter Frauenzahl, doch viel auch schmücken neidenswerte Tugenden. Hekabe, Agamemnon, nimmer hätte bei den Sterblichen die Zunge mehr vermögen sollen als die Tat. Wer Gutes tat, o spräche der auch immer gut und wäre stets ohnmächtig böser Männer Wort, das keine Kunst verwandeln möcht Unrecht in Recht. Die heißen weis im Volke, welche dies gelernt, allein die Weisheit weicht von ihnen doch zuletzt, schmachvoll erliegen alle, keiner noch entrann. Dies sei, o Sohn des Atreus, dir zuvor gesagt, nun tret ich wieder diesen auf, der mich verklagt. Wie, daß nicht Hellas Völker müd ein neuer Krieg, und Agamemnons wegen schlugst du meinen Sohn? Elender, wisse, ein barbarisches Geschlecht wird nimmermehr Freund werden dem Hellenenvolk, und mag es nimmer werden. Wem zuliebe denn, warst du so eifrig, treibe dich ein Eidam an, reizt dich ein Blutsfreund, oder was bewegte dich, daß nicht zertreten deine Saat dir würde, nicht die Flotte wiederkehrte, Tor, wer glaubt dir das? Das Gold, wenn du die Wahrheit eingestehen willst, das Gold und deine Habsucht wirkte meinen Sohn, denn sonst erkläre dieses mir, als Ilion noch blüht und Turm und Mauer noch die Stadt umgab, Priamos noch lebt und Hektor wohl die Lanze schwang, was hast du damals, wenn du Griechenlandes Gunst begehrtest, das in deine Hand gegebene Kind nicht umgebracht, noch lebend ihnen zugeführt? Nein, da des Glückes Schimmer uns erloschen war und Rauch die feinderklimmte Burg verkündigte, schlugst du den Gastfreund, welcher deinem Herd genaht. Dann hör auch dieses, was entlarvt den Bösewicht. Dir ziemte, warst du wirklich der Achaier Freund, das Gold, nicht deins, nein, dessen, wie du selber sagst, den Dürftigen zu bringen, die, so lange Zeit, von ihrer Vatererde fern verpilgerten. Nun aber willst du's jetzo selbst aus deiner Hand nicht lassen, nein, behältst es trotziglich daheim, und hättest du erzogen, wie's geziemt, den Sohn und ihn gerettet, lohnte dir ein schöner Ruhm, denn Ungemach bewähret den wahrhaften Freund, das Glück hingegen findet leichtlich Freund auf Freund. Auch wenn du selbst verarmtest und er glücklich ward, dann war einmal der Knabe dir ein großer Schatz, nun aber hast du keinen Freund an ihm, und hin ist der Genuss des Goldes und die Kinder hin, du aber so gezüchtigt. Du vernimm noch dies, Agamemnon, den beschützend schändest du dich selbst, denn keinen frommen Gastfreund, keinen Biedermann, der Freund den Freunden sich bewährt hat, rächest du. Du aber selbst, der Wackre, scheinest Freveltat zu lieben, treffe solche Schmach nie meinen Herrn. Der Chor. Seht, wie doch immer gute Tat den Sterblichen auch Kraft zu guten Reden in die Seele legt. Agamemnon. Zwar lästig ist es, fremden Unglücks Richter sein, notwendig aber, denn was einmal ich verhieß, das wiederum zu weigern, wäre mir ein Hohn. So wisse denn, um mich und um die Danaer hast du gewiss nicht deinen Gastfreund umgebracht, nein, um das Gold zu haben, das er dir gebracht, was dir im Ungemache frommt, das sagst du nur. Euch nun vielleicht dünkt Freundesmord ein leicht Vergehen, doch uns Hellenen scheint er eine Freveltat. Wie also dich freisprechend blieb ich tadelfrei, ich könnt es nimmer. Darum, weil Unedles du zu tun gewagt hast, dulde nun auch Widriges. Polymestor. Weh, einer Sklavin unterlieg ich, wie es scheint, und werde Strafe büßen der Geringeren. Agamemnon. Doch wohl gerecht, wenn Frevel du an ihr verübt? Polymestor. Weh, meine Kinder, meine Augen, wehe mir! Hekabe, du jammerst, ich auch glaube, jammere um meinen Sohn. Polymestor, willst du mir noch Hohn lachen, du Verräterin? Hekabe, soll ich nicht lachen, nun ich dich gezüchtiget? Polymestor, wohl schwerlich wirst du's, wann dich einst das feuchte Meer. Hekabe, ihn unterbrechend, hintragen wird im Schiffe zum Achaierland. Polymestor, nein, decken, wann du von der Segelstange fällst. Hekabe, wer zwinget mich zu solchem unerhörten Sprung? Polymestor, mit den Füßen klimmst du selber an dem Mast empor. Hekabe, ein Flügelpaar an meinen Schultern oder wie? Polymestor, ein Hund mit Feuerblicken wirst du sein, o Weib. Hekabe, wie aber weißt du meines Leibes Wandelung? Polymestor, der Thrakerseher Dionysos sagt es mir. Hekabe, und dies dein Unglück hat er dir nicht auch gesagt? Polymestor, nicht hätte dann mich deine List also berückt. Hekabe, doch überleb ich dieses oder sterb ich dort. Polymestor, du stirbst und deines Grabes Hügel heißt nach dir. Hekabe, gewiss ein Spottwort auf die Umgewandelte. Polymestor, das Grab der schnöden Hündin, schiffenden einmal. Hekabe, nichts kümmert mich nun fürder, da du mir gebüßt. Polymestor, Kassandra, deine Tochter, auch trifft früher Tod. Hekabe, sei ferne das, dir selber geb ich es zurück. Polymestor, des übelschaltendes Gemahl erwürget sie. Hekabe, nein, also Wüte Tyndareus erzeugte nie. Polymestor, ihn selber auch, sie schwinget über ihn die Axt. Agamemnon, du bist von Sinnen und verlangst nach neuem Leid. Polymestor, töte mich, in Argos harret dein das Todesbad. Agamemnon, ergreift und schleppt ihr Sklaven ihn nicht schnell hinweg? Polymestor, dich schmerzt die Kunde. Agamemnon, zähm dir nicht sein freches Maul? Polymestor, schließt mich nur ein, es ist doch gesagt. Agamemnon, werft ihr ihn nicht sogleich auf eine menschenleere Insel aus, den übermütigen Schwätzer, den nichts weiser macht? Doch du, Hekabe, Arme, zu begraben geht die beiden Leiber, der Gebieter Zelten nahen müsst ihr, Troaden, denn, ich mag es, jetzt erhebt sich guter Wind zur Heimkehr in das Vaterland. Sei glücklich unsere Rückfahrt und dein glücklich Haus empfang uns alle nach bestandener Gefahr. Der Chor. Zu dem Port, Freundinnen und den Zelten enteilt, teilend das Mühsal der Gebieter hinfort, Notwendigkeit herrscht unbezwingbar.